Den nigerianischen Zeitung Nigerian Observer brachte jüngst einen Artikel zur Würdigung der TVJK. Darin hieß es, dass alle Tätigkeiten der TVJK auf die Verbesserung des Volkslebens gerichtet seien. Die TVJK, die in der Zuse-Ideologie die Richtschnur für ihre Tätigkeit sehe, sei ein Land, in dem alle Rechte des Volkes und seine Würde allseitig gesichert werden.